Leute hier versammelt, um ein wenig nachzudenken. Wir wollen ein Kern in den Frieden, was wir nicht so wirklich verstehen. Doch es ist egal. Deswegen sitzen wir ja heute zusammen.